sind auf deiner Seite. Grüne Alter, wir wollen das Reich von München, Augsburg, Saarbrücken, es sind überall dieselben. Wir wollen von Saarbrücken, in jeder Stadt, in jedem Land. Von der Faust ist deiner Welt. Von der Faust. Hallo, ihr hört Radio A, die Sendung für libertäre Kultur, Politik und Syndikalismus. Ihr hört uns auf Querfunk 104,8 MHz. Dann würde ich mal deutlich sprechen, damit Sie mich genau verstehen. Wir reden in dieser Hand. Was sagst du? Ich bin dafür. Alles klar, dann mal los. One, two, one, two, Microphone Test. KS1, ich relax. Der Scheiß hier, der Stress. Deshalb nehmen wir uns heute, was uns sowieso gehört. Es ist uns scheißegal, ob es euch da oben stört. Egal, ob schwarzer Peter oder rote Anita. Ihr baut zurück und wir holen es uns wieder. HFG war besetzt, doch Ex-Steffi bleibt. Wir werden sehen, wer von uns dieses Spielchen länger treibt. Wir kennen eure Sprache, wer hatte, wer hat's gelehrt. Ersetzt aus Heidelberger Arzt, bleibt bis heute verwehrt. Eure Sprache ist Gewalt, gegen Räumung für Erhalt. Wir schreien keinen Tag ohne, bis es in euren Köpfen hallt. Mike check, one, two, Carlsons in Ruhe. Ich scheiß auf jeden Rahmen, ich scheiß auf euer Passepartout. Sympathisanten in der Häuser werden kriminalisiert. Attackiert, schikaniert, ich wär's am liebsten interniert. Während ihr weiter antiquiert agiert, haben wir den Geist der Zeit erkannt, in Immobilien investiert. Also lasst die Finger weg von den Häusern. Case One gegen Wacke Heuchler. It's now or never. Unsere Häuser könnt ihr stehlen, doch die Ideen bleiben frei. Da hilft doch keine Staatsgewalt und keine Polizei. Für Jahre ist es her, da gab's in Heidelberg kein Nachts. Noch bei der Räumung 99 versprach ihr uns Ersatz. Stattdessen kalte Taktik und Schweigen von der Stadt. Ich scheiß auf euer Business, Mann, ich hab die Lügen satt. Statt ruhig und brav zu sein, da mach ich jetzt Rabatz. Gib mir ein Mikro und zwei Boxen und ich rotz jetzt vor den Latz. Hör, du hörst richtig, meine Stimme kocht vor Wut. Ich hoffe jetzt verdammt nochmal, der Track ist nur die Glut. Ich weiß es ganz genau, auch ihr seid noch verletzbar. Das zeigt mir eure Repression und die verdammte Hetzjagd, die mich und die Genossen hier jeden Tag entsetzt. Ob Karlsruhe oder Heidelberg, ihr kriegt keinen ruhigen Fleck. Ich scheiß auf Sicherheitspakete und eure Stimmungsmache. Gewonnen haben immer die, die ganz am Schluss noch lachen. Nehmt euch nie zurück, denn schon kommt das nächste Leben. Euer Zeiger und mein Mittelfinger werden niemals Peace ergeben. Werde Leichentüchen erwähnt für euch in euer Deutschland. Feuer und Flamme für all euch wacke Heuchler. It's now or never. Verdammt nochmal, ich gebe es zu, ihr bringt mich zur Verzweiflung. Denn alles, was ihr sagt, ist so verdreht wie in der Zeitung. Kein Recht, kein Frieden, ihr kommt ein Rhyme Guerillero und glaubt nix von euren Lügen. An all euch Spekulanten und Luxussanierer, an die Miethaie und Finanzkraftsektierer. Mit viele hundert Menschen machen nachts da draußen Platte. Ihr schlaft im Federbett, bleibt eingepackt in Watte. Und wenn sie sich dann nehmen, was ihnen sowieso gehört, und es ihnen scheißegal ist, ob es euch da oben stört, dann kommt eure Knüppelgarde und baut wieder zurück. Doch die Häuser gehören uns und wir nehmen sie uns Stück für Stück. Aight, Case One für 2003. Ich scheiß auf Law and Order und Staat und Polizei. Das geht raus. aus nach Karlsruhe, Heidelberg, Mannheim, Berlin, Hamburg, wherever, word. It's now or never. Hallo bei Radio A. Am 10.06.2018 ist es nicht der 10.06., ist es natürlich eine Wiederholung. Wir haben heute mal wieder wunderschöne Themen für euch. Wir besetzen die 104,8. Megahertz. Nein, nicht nur, aber es dreht sich um die Besetzung in Berlin. Zum Beispiel. Und da werden wir eine Schlag, also wie nennen wir das? Wir werden da von Berlin über Stuttgart nach Karlsruhe kommen und uns über die Wohnungsmarkt, über den Wohnungsmarkt und die Wohnungspolitik unterhalten. Wir werden über ein neues soziales Zentrum in Kuba berichten und vorstellen, sozusagen. Wir haben natürlich auch die Scheiße des Monats mal wieder für euch vorbereitet. Was das ist, verraten wir noch nicht. Genau. Und wir werden schauen, ob wir dann noch Zeit haben. Und dann werdet ihr sehen. Und natürlich wunderschöne Musik. Querbeet von Punk bis Liedermachern über Hip-Hop. Alles, was das Herz begehrt. Genau. Und ich hoffe, euch gefällt unsere Musikauswahl und unsere Themen. Ja, und dann starten wir mal in die Sendung und erstmal mit Musik. Euch viel Spaß. Ja. Pietosa coltrice, l'onda spumosa e ria, ma sorda un dì sui martiri, il sol dell'anarchia. Su schiave allarmi, allarmi, l'onda gorgoglie sale, tuoni baleni e fulmini sul galeon fatale. Su schiave allarmi, allarmi, con Giuriam col braccio forte, giuriam, giuriam giustizia, o libertà o morte. Giuriam, giuriam giustizia, o libertà o morte. Also nun fangen wir an mit In eigener Sache. Und zwar möchten wir euch mit Freude kundtun, dass Anarchisten und Anarchistinnen in Kuba das APRA eröffnet haben. Ein soziales Zentrum und eine anarchistische Bibliothek in Havanna. Dabei haben wir uns auch beteiligt, denn wir haben seit 2016 im Rahmen der FDA, also der Föderation deutschsprachiger Anarchistinnen, an einer Spendenkampagne beteiligt, die zum Ziel hatte, Geld für den Kauf eines Gebäudes in Kuba zusammenzubekommen. Nachdem den Genossinnen in Kuba der Kauf eines Objekts in der Hauptstadt Havanna gelang, ist es nun am Samstag, den 5.05.2018, endlich soweit gewesen. Das Zentrum APRA, Soziales Zentrum und Libertäre Bibliothek, öffnet feierlich seine Tore. Die Genossinnen vor Ort bitten um größtmögliche Verbreitung. Ein Wunsch, dem wir nur allzu gerne nachkommen, und wir rufen euch auf, es uns gleich zu tun. Im Folgenden dokumentieren wir den Text zur Eröffnung, den Genossinnen aus der FDA für uns übersetzt haben. Diesen 5. Mai 2018 beginnt mit der Eröffnung des APRA, des Centro Social y Biblioteca Libertaria, für eine Gruppe von Kubanerinnen eine neue Etappe im Prozess der eigenen Emanzipierung. Mit diesem Projekt möchte das Kollektiv Taller Libertario Alfred López, eine 2012 entstandene anarchistische, antiautoritäre und antikapitalistische Initiative, die Mitglied der anarchistischen Föderation in Mittelamerika und der Karibik ist, in enger und lebhafter Kooperation mit befreundeten Kollektiven wie dem Observatorio Crítico Cubano, Guardabosques sowie einigen anderen Individuen einen dauerhaften und autonomen Raum im heutigen Kuba zu schaffen. Einen Ort, um Erfahrungen und Praktiken zu fördern, die unabhängig sind von jedweder Regierung, ob in- oder ausländisch, beziehungsweise von jedweden Institutionen, die Regierung repräsentieren. Dieser Ort soll darauf beruhen, dass die Teilnehmenden sich selbst mit einbringen. Mit APRA möchten wir eine Praxis in den Mittelpunkt stellen, die mittels präfigurativen Praktiken die Gesellschaft, die wir uns erträumen, bereits jetzt vorwegnimmt. Zugleich geht es uns um eine Praxis, die im Einklang mit der Natur steht. Konkret bedeutet dies ein Minimum an Konsum mit einem Maximum an eigenen, nicht umweltschädlichen Lösungen. Dieses neue Projekt ist in seinem Kern antikapitalistisch ausgerichtet, da der Kapitalismus Beziehungen zwischen Personen fördert, die auf dem Gedanken der Nützlichkeit, der Herrschaft, der Konkurrenz und des Profits basieren. Also all das, was eben nicht zu der Gesellschaft führt, die wir anstreben. Gestützt werden all diese negativen Erscheinungen von Staaten, Firmen und Unternehmen, die die Welt und unser Land beherrschen und ausplündern. Daher begreift sich das soziale Zentrum als Opposition zu all diesen Konglomeraten und ihren Praktiken. Andererseits ist jedoch klar, dass die Emanzipation nicht möglich ist, ohne Teil der uns umgebenden Gemeinschaften zu sein. Daher existiert APRA neben und inmitten der Gemeinschaften und ist dadurch ebenso von der Unterdrückung betroffen, die sie erleiden, wie von den Siegen, die sie in ihrem Kampf erringen. Gleichzeitig beteiligt sich das Projekt auch an unterschiedlichen Widerstandsdynamiken und Erschaffung neuer Affinitätsgruppen, denen wir ebenfalls Platz in unserem Zentrum und in unseren Projekten einräumen. APRA möchte all jene Freundeskreise, Personen oder Affinitätsgruppen einen Raum bieten, die sich nicht auf den eng gesetzten Rahmen von Regierung und Opposition beschränken, sondern mittels der direkten Aktion und ohne Vermittlung in Instanz die diversen Fragen des alltäglichen Lebens und die Erschaffung von neuen in allen Sphären der Realität in Angriff nehmen. Dieser Ort positioniert sich aktiv gegen jede Diskriminierung nach Hautfarbe, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Sexualität, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität, Territorium, Bildungsniveau, ökonomischer Status und allem, was sich gegen die Würde der Menschen richtet. Außerdem erkennen wir die Pluralität von Meinungen, politischen, ideologischen, moralischen etc. an, ohne unsere eigenen aufzugeben. Abra bietet Raum für den Austausch inmitten einer kommerzialisierten und überwachten Stadt und möchte ein Ort der lokalen, nationalen und internationalen Gegeninformation sein. Der autodidaktische Bildung, der Gedenken, der Feiern und Begegnungen. Ein Versuch, die prekäre gegenkulturelle Szene und produktive Autonomie, die in Havanna und Kuba existiert, zu fördern. Das soziale Zentrum konstituiert sich als ein Ort der sozialen horizontalen Kommunikation, um jenen nationalen und internationalen Erfahrungen eine Stimme zu geben, die für die hegemonialen Institutionen nicht von Interesse sind, aber zu einer antiautoritären und emanzipatorischen Perspektive beitragen, die jedoch für jene von uns von Interesse ist, die in Kuba kämpfen. Mittel und Zweck stehen hier nicht im Widerspruch. Wichtigste Merkmale sind dabei die Horizontalität, die persönliche Freiheit und die aktive Teilnahme auf Grundlage der direkten Aktion. Auf der FDA-Homepage fda-ifa.org, also bei dem Artikel, findet ihr auch noch eine englische Übersetzung und das spanische Original. Wir bleiben bei dem Punkt in eigener Sache und nach der Musik wird es einen kleinen Bericht zum internationalen Treffen der anarchistischen und antiautoritären Radios geben. Ça sert vraiment d'avoir la foi éperdument. J'en perds mes mots, serre les dents quand je pense comme c'est percutant. On perd du temps, espère du vent. On se positionne à tort alors que la vérité crève l'écran. Mais dig dong, à la question d'où vient-on, je réponds Big Bang. Évolution, tous des frères de King Kong. Quiconque prétendrait le contraire serait fou. Tous des mammifères, mon frère dopé de raison, c'est tout. Ni Dieu, ni maître. Ni Dieu, ni maître. Ni Dieu, ni maître. On veut ni Dieu, ni maître. Ni Dieu. Ni maître. Ni Dieu. Ni maître. Dehors t'inquiète, c'est calculé. Je vois pas en quoi prier l'Immaculé pourrait t'apporter à part nous faire reculer. Nous basculer dans je ne sais quoi, se mettre à fabuler, ne plus miser sur soi, mais croire en Dieu et l'aduler. Les derniers seront les premiers, c'est comme ça qu'ils nous font danser. Quand vous serez morts, je vous jure, vous serez récompensés. Mais Dieu, qu'est-ce qu'on en sait? Rien qui peut compenser le fait qu'il faut toujours croire sans voir et s'en contenter. Donc, en condensé, restons sensés. Pas question d'encenser l'insensé. Non, non. En condensé, restons sensés. Il n'est pas question d'encenser l'insensé. Ni Dieu, ni maître. Ni Dieu ni maître, ni Dieu ni maître, on veut ni Dieu ni maître, ni Dieu ni maître, ni Dieu ni maître. Mais ça me fait délirer, les bouches sont déliées, les consciences éveillées devant l'affaire templier, mais. C'est par milliers que les religions n'ont tué des gens qui avaient confiance en leurs croyances sans s'en méfier. Prêtres, imams, rabbins, gourous, Ouais, la différence, c'est la même influence. Je prends la résistance car mes distances, elles me dispensent de tout endoctrinant qui voudrait diriger mon existence. La religion n'est autre que l'œuvre de l'homme. Un instrument des riches pour asservir le peuple en somme. La religion n'est autre que l'œuvre de l'homme. Un instrument des riches pour asservir le peuple en somme. Ni Dieu, ni maître. Ni Dieu, ni maître. Ni Dieu, ni maître. On veut ni Dieu, ni maître. Ni Dieu. Des rois, facile de prêcher la foi quand on pète dans la soie. Nous, c'est les dettes en fin de mois, la diète en fin de droit. Et ils se permettent de juger nos actes, enfin quoi. Qui sont d'abord ces vieux cons, dit leur d'opinion, pour nous faire la leçon, dire ce qui est bon du haut de leurs millions. Une puissance politique qui sait placer ses pions, pour viser prolifique, leur dire je m'entorche le fion. Qui sait qui se permettre, ni Dieu ni maître. Mon père né au berceau, je veux plus de barreau à ma fenêtre. J'ai dit qui sait qui se permettre, ni Dieu ni maître. Mon père né au berceau, je veux plus de barreau à ma fenêtre. Ni Dieu ni maître. Ihr hörtet La Canaille mit Ni Dieu ni Maître. Und wir machen einfach gerade weiter mit In eigener Sache. Da gibt es heute viel. Und zwar war vor 2 Wochen am Wochenende das internationale Treffen der anarchistischen und antiautoritären Radios in Berlin. Und ihr wart ja da. Ja, genau. Wir waren da. Das Ganze hat am 20. Mai stattgefunden. Und wir hatten es, glaube ich, schon mal letztes Jahr ein bisschen vorgestellt. Und auch in den letzten Sendungen habt ihr immer wieder ja Ausschnitte aus den Bad News gehört, beziehungsweise ein bisschen Werbung dafür. Das Ganze kommt eben aus diesem anarchistischen und antiautoritären Radionetzwerk. Für alle, die es nicht kennen, es hat sich so um die 2013 gegründet und ist ein Zusammenschluss mehrerer Projekte, sowohl Broadcast-Sendungen als auch Podcast-Sendungen aus eigentlich allen möglichen Teilen von Europa und Amerika. Und ja, was kann man dir so erzählen? Ja, natürlich erstmal so die... Wer war alles da? Also du hast jetzt mal ganz grob gesagt. Also wir waren ja sie waren ja offiziell zum ersten Mal mit dabei. Ja, wir waren zum ersten Mal mit dem Radio A dabei. Wir waren halt dabei. Dann das A-Radio Berlin war mit am Start. 98 FM von Athen aus Griechenland. Mortibus aus Schweden. Dissident Island aus UK. The Final Straw von den USA. Bilder Kedir aus Schweden. Frequenz A auch aus Deutschland. Kennen vielleicht auch einige von euch. Die Ex-Worker aus den USA. Infolora aus der Schweiz. 1431 AM aus Thessaloniki. Krana Luknja aus Slowenien. Und Radio Vienna sowie der Anarchistische Rundfunk Dresden. Und als ganz besonderen Gast gab es auch dieses Mal ein Videokollektiv dabei, und zwar Antena Negra TV aus Argentinien. Mhm. Ihr merkt schon eine recht bunte Mischung an Projekten. Es sind bei weitem nicht alle Projekte, die in dem Radionetzwerk partizipieren. Es sind wesentlich mehr, wenn ihr euch dafür interessiert. Könnt ihr auch auf a-radio-network.org euch mal selbst einen Überblick verschaffen. Da findet ihr dann auch die aktuellen Bad News Episoden. Die Bad News sind ein Projekt von eben dem A-Radio-Netzwerk, welches einmal monatlich erscheint. Und an diesem, also das Format ist ein Podcast-Format und da werden ist immer dann ein Projekt hauptverantwortlich quasi, damit es geschnitten wird und hochgeladen. Und die anderen Projekte bringen Themen ein aus ihrer Region, aus ihrem Land und so. Und das Ganze ist momentan leider nur auf Englisch verfügbar. Das ist vielleicht auch so ein interessanter Punkt. Also falls ihr euch einbringen wollt, es sind immer wieder Übersetzerinnen gesucht, damit man das Ganze mehrsprachig machen kann. Im Zweifelsfall könnt ihr ja auch dann einfach uns anschreiben. Genau. Wir also sind da lka@risehub.net erstmal. Genau. Bis wir eine eigene Adresse haben als Sendung. Wir haben mittlerweile eine eigene Adresse als Sendung. Ah, ui. radioab@mailbox.org übrigens. Ah. Ja. Ganz okay. Frisch. Muss ich mich selber erstmal dran gewöhnen. Ja, und wir haben auch eine Homepage, wenn wir gerade dabei sind. Ja, tatsächlich haben wir auch eine Homepage. Das ist auch radio-a.noblogs.org. So, da findet ihr ab jetzt unsere Sendung und auch weitere Beiträge des Öfteren online. Ist alles noch in der Entstehung. Wir freuen uns über Kritik und Feedback. Und falls ihr einen tollen Webdesigner kennt, her damit. Ja, damit, ja. ja, auf jeden Fall ein sehr anregender Austausch auf dem ganzen Treffen. Man hat über verschiedene neue Projekte geredet, die man vielleicht angehen will. Unter anderem, es gibt in den USA und Kanada einen 24/7-Stream zu anarchistischen Nachrichten. Der nennt sich Channel Zero. Und es ist angedacht, vom Netzwerk auch einen mehrsprachigen 24/7-Stream rauszubringen. Vielleicht auch mehrere auf dann erstmal Spanisch, Englisch wahrscheinlich. Und mal schauen, wie das Ganze laufen wird. Das ist noch in der Entstehung und man will nicht zu viel versprechen, aber ja, wir sind da dran, also, beziehungsweise die beteiligten Projekte sind da dran und unser Ziel ist es, euch rund um die Uhr mit tollen Nachrichten aus der anarchistischen Perspektive auf die Welt, ja genau, zu versorgen. Und gegebenenfalls auch mit ein bisschen DIY-Musik aus verschiedenen Regionen dieser Welt. Und ja, mal schauen, was das wird. Ja, und auch schauen, wie wir uns da einbringen können. Ja. Wir haben ja jetzt erstmal einen vorläufigen Status, Mitgliedstatus. Genau. Aber auch das, was ich davon weiß, ich habe leider die Leute nicht kennengelernt, die da sind. Also ich kenne ja die Leute aus Berlin. Aber ich glaube, der weltweite Austausch und die Erfahrung, die die Menschen in Südamerika zum Beispiel machen, das würde mich schon sehr stark interessieren. Und es ist ein super spannendes Projekt. Leider, wie gesagt, ist es gerade nur auf Englisch verfügbar. Hat einfach auch den Grund, dass wir uns darauf geeinigt haben, weil das in den meisten Projekten auch irgendjemand sprechen kann und somit alle Projekte an der Sendung partizipieren können. Wie gesagt, mal schauen, vielleicht schaffen wir es auch mal noch eine Sendung auf Spanisch zu machen und wenn sich hier noch ganz fleißige Leute finden, vielleicht auch auf Deutsch. Muss man schauen. Ja, auf jeden Fall war es ein sehr produktives und sehr ja, bereicherndes Treffen, würde ich sagen. Ja, das Ganze hat irgendwie mittwochabends angefangen mit da wurde erstmal besprochen, was man alles in der Sendung dann sonntags machen möchte und welche Themen behandelt werden. Und auch erstmal so gegenseitiges Kennenlernen, weil viele haben sich natürlich vorher auch noch nicht gekannt. Und dann gab es ein leckeres Abendessen und die weiteren Tage gab es dann jeweils Workshops und auch einen Besuch zum Thema Audacity, wie man Interviews einbindet und Hintergrundgeräusche reinbringt und war auch auf jeden Fall sehr interessant. Und mit der Sendung meinst du ja den 8 Stunden Broadcast, Livestream? Genau, der hat mittags um 2 angefangen und dann bis abends um 10 lief der dann durch. Da waren dann verschiedene Themen, eins war irgendwie, glaube ich, Knastarbeit Also sprich Sendungen in Gefängnisse auch auszustrahlen und auch gleichzeitig zu informieren, was in verschiedenen Gefängnissen abgeht. Und genau, es war sehr vielfältig. Es gab viele verschiedene Themen da in dieser Sendung. Ja, tatsächlich könnt ihr den Podcast beziehungsweise diesen Broadcast auch unter A-Radio, unter der A-Radio-Netzwerkseite finden. Beziehungsweise auch auf Channel Zero oder Radio Studente von Slowenien. Wir haben das Ganze aus einem Studio heraus gestreamt und es wurde dann weltweit von verschiedenen Radios und auch Podcasts zu der Zeit dann live gestreamt. Wie gesagt, du hast ja schon angesprochen, Themen waren relativ vielfältig. Rojava, die Situation von den Einwandererkämpfen in Griechenland. Es wurde das Channel Zero Network vorgestellt. Und ja. Genau, und dann gab es ja auch noch eine Besonderheit, also quasi ein Special in der Sendung, nämlich Live-Schaltungen zu dem ganzen rund ums Besetzen in Berlin, was an diesem Tag auch lief. Ja, genau, so ganz zufälligerweise. ganz zufälligerweise. Wir haben nichts damit zu tun. hat am 20. Mai auch eine große Aktion unter dem Hashtag Besetzen stattgefunden in Berlin. Es gab dabei mehrere Scheinbesetzungen. Ja, aber vielleicht erzählen wir euch da einfach genau, also ein Liedchen von, oder? Genau, also erstmal ein Liedchen, aber ihr merkt schon, dass das geht heute von einem Thema zum nächsten über und so wird es auch erstmal weitergehen. Und zwar kommen wir dann nämlich zu unserem überregionalen Thema, also sprich genau. Außerhalb von Karlsruhe und der Region. Und da wollen wir uns mit diesem Aktionstag in Berlin beschäftigen. Aber jetzt spielen wir erstmal ein Lied. Musik. Musik. Musik. Was wollen wir denn spielen? Ja, Punk wäre doch gut, oder? Ja, wir könnten Punk spielen, aber was? Es gibt so viele schöne Lieder. Wie wär's vielleicht mit Conny Behaus passend dazu? Ist zwar nicht so wirklich Punk, aber irgendwie doch schon Liedermacher-Punk. Dann machen wir das auch einfach. Okay. Dann habt viel Spaß und wir hören uns gleich wieder oder ihr hört uns gleich wieder. Es war in einem besetzten Haus, mitten in Berlin, die Leute gingen ein und aus. Und das Dach war im Sommer grün und im Keller war eine Kneipe. Wir haben das Bier dort fast verschenkt und auf dem Hinterhof war eine Hängematte aufgehängt. Als erstes kam dann ein Reporter, es war ein ganz sympathischer Mann. Der machte Fotos, stellte Fragen, haben uns eigentlich recht gut verstanden. Am nächsten Morgen auf der Titelseite war ein abgeranztes Haus und eine fette Überschrift: Die Penner müssen endlich raus. Der Frühe, mit dem Knall beginnt der Tag. Ich hab einen Stiefel im Gesicht und die Flucht nicht mehr gewagt. Die ganze Straße voll mit Blaulicht und schreie überall eine üble Prügelorgie und verdammt großer Krawall. Wir haben Gräben ausgehoben und das Pflaster aufgewühlt. Die haben die meisten unserer Leute in Handschellen abgeführt. Die Schlagzeilen waren schon vorher fertig. Die Verhandlungen seien gescheitert, doch die Polizei hielt's friedlich und so fort und so weiter. Doch irgendwann, ihr werdet sehen, sitzen wir am längeren Schalter. Und wenn das sein letztes Wort ist, gib's auf die Fresse weiter. Gerne da seid. Schön, dass ihr noch da seid. Schön, dass ihr gekommen seid. Wenn ihr heute vielleicht trotz einem Feiertag arbeiten musstet und jetzt den Feierabend hier verbringt. Schön, dass ihr das Prinzip von Eigentum auch so scheiße findet und die Form des Widerstandes durch Besetzen gegen eben dieses Prinzip unterstützt. Uns wurde gesagt, auch von den Leuten drin, dass sie es richtig geil fanden, wie viele Leute hier waren, die das supportet haben. Ich glaube, überall in der Stadt waren heute Leute unterwegs, um Besetzung zu unterstützen. Das finden wir richtig geil. Das hat auf jeden Fall eine Zukunft. Und naja, vielleicht passiert ja in den nächsten Monaten nochmal was. Ich will jetzt nochmal was sagen, was heute hier passiert ist, für all jene, die vielleicht ein bisschen später gekommen sind. Also, heute wurde eine Besetzung öffentlich gemacht, die bereits seit 2 Monaten im Stillen existiert hat. Hier wurde ein soziales Zentrum versucht einzurichten, wo Menschen hinkommen können, um sich zu organisieren gegen zum Beispiel den Mietenwahnsinn, aber auch gegen Chefs, die sie nicht richtig entlohnen und so weiter und so fort, eben gegen den ganz normalen Alltagswahnsinn. Dieser Ort wurde gerade, beziehungsweise vor knapp einer Dreiviertelstunde, brutal von der Polizei geräumt. Ich hoffe, allen von euch geht's gut. Falls ihr später oder so nochmal Probleme habt, wenn irgendwelche Briefe kommen oder so, ihr könnt euch immer an die Friede 54 im Exil wenden. Es gibt eine Internetseite, wo E-Mail-Adressen auch draufstehen. Keiner soll allein sein. So, in ganz Berlin gab es heute Besetzung. Das finden wir richtig und wichtig und tatsächlich auch notwendig. Denn in einer Stadt, wo es so viel Wohnungslosigkeit gibt, wo Geflüchtete eingepfercht werden in Lagern, da kann es nicht sein, dass es spekulativen Leerstand gibt. Wir sagen, die Häuser denen, die sie brauchen. Kurz was, vielleicht erinnert ihr euch noch an die Ohlauer Schule, hier direkt auf die Ecke. Die hatten einen Spruch und ich finde, der ist auch für heute ein richtiger Ausdruck. You can't evict a movement. Und weiter geht's. Wir waren bei der Hashtag Besetzen-Aktion in Berlin. Ihr habt es ja dann live mitgekriegt sozusagen, live mitbekommen, wart wahrscheinlich auch vor Ort. Kannst du, oder wie, das war euch ja wahrscheinlich, oder war das euch vorher bekannt, dass da was stattfinden wird? Nein, die Information hat uns auch relativ spontan erreicht. Tatsächlich, was ihr auch gerade gehört habt, das war nach der Räumung von der Reichenberger Straße 114, war es glaube ich, wo die Friedel, beziehungsweise die Friedel im Exil besetzt hat, einen kleinen netten Kiezladen. Wir hatten auch schon berichtet. Hatten wir auch schon letztes Jahr drüber berichtet, und zwar letztes Jahr im Juni war es, wurde die Friedel 54 in Berlin geräumt. Relativ brutal und lief alles relativ scheiße ab. Und auch hier an der Reichenberger Straße wurde wieder relativ brutal vorgegangen. Ich glaube, die BZ hatte geschrieben, die Besetzerinnen haben freiwillig den Laden verlassen. Wer da war, oder wenn ihr einfach mal unter Hashtag Besetzen guckt und euch auf Twitter das ein oder andere Video anguckt, dann werdet ihr sehen, was unter friedlich verlassen gemeint ist. Die Leute wurden brutal rausgeprügelt, es gab mehrere Verletzte. Eine ziemlich Kackaktion mal wieder von der Berliner Polizei. Ja, hat es da vorher Verhandlungen gegeben oder war das schon, es gab ja auch eine stille Besetzung, war das diese stille Besetzung, die es länger gab oder war das auch an dem Tag besetzt worden? Also an dem konkreten Aktionstag gab es mehrere Besetzungen, ich glaube insgesamt 9 in Berlin, 1 in Potsdam und gerüchteweise noch 1 in Paris, aber das nur gerüchteweise. Wäre ja nicht schlecht. Ja. Es waren nicht alle Besetzungen darauf angelegt, wirklich einen Nutzungsvertrag zu bekommen. Und es gab auch ein paar Feinbesetzungen. Also das bedeutet, Leute sind in das Haus rein, haben Transparente aus dem Haus gehängt und sind dann wieder abgehauen. So dass es den Anschein hat, als wäre das Haus besetzt. In der Reichenberger Straße war es... da ging es tatsächlich darum, wieder einen Kiezladen zu bekommen, weil die Friedel ist zwar geräumt, aber macht immer noch Veranstaltungen und hat sich an diesem Aktionstag da quasi angeschlossen und einen neuen Raum gefordert. Der Laden stand auch schon längere Zeit leer und gehörte, glaube ich, der Kosia-Hausverwaltung. Die haben ziemlich viele Wohnungen und oder nicht nur Wohnungen, sondern auch Häuser und sind auch bekannt dafür, dass sie gern räumen lassen. Da muss man sich auch mal, Akelius heißt, hieß der Eigentümer. Und aber da muss man sich, trotzdem mal so ein bisschen das Ganze bewusst machen, wie viel Räumungen es in Berlin gibt. Täglich sind es, glaube ich, um die 20 Stück. Die Zwangsräumung. Da gibt es mittlerweile auch in anderen Städten gibt es ja das Bündnis Zwangsräumung verhindern, die da recht aktiv sind. Wenn ihr zu dem Tag mal gucken wollt, was so besetzt wurde, da könnt ihr auf umap.openstreetmap.fr mal schauen. Das Ganze findet ihr natürlich auch auf der entsprechenden Homepage von Besetzen. Die findet ihr unter besetzen.noblocks.org. Da findet ihr dann auch so ein bisschen mehr Hintergrundmaterial und Informationen zu den einzelnen Besetzungen. Insgesamt waren es, ich glaube, 9 Besetzungen in Berlin, hatte ich gerade eben gesagt. Dabei bleibe ich dann auch. Insgesamt glaube ich sogar 10. Ja, mit der in Potsdam, ne? Ja, also, ja, ja, genau, also getwittert wurde insgesamt 10 Besetzungen. Das ist auch super interessant mit Potsdam zum Beispiel, da war der Räumungsgrund, beziehungsweise warum die Bullen komplett ausgetickt sind, weil sie leere Molly-Flaschen gefunden haben. Ja, da gibt es, glaube ich, so einen berühmten Song schon, der 50, 60 Jahre alt ist. Ja, 10 leere Flaschen Wein können schnell 10 Mollys sein. Ja. Ja. So alt und doch aktuell, oder wie? Kann passieren. Ja, genau. Ich fand diese Mitteilung echt verrückt. Da sieht man einfach so, dass sich die Autoritäten, die da am Start sind, zu echt nichts zu fein sind. So Friedel 54 war ja ähnlich mit dem unter Strom gesetzten Türknauf. Ja, auch eine ganz üble Geschichte mit der Behauptung, dass die Besetzerinnen einen Türknauf unter Strom gesetzt haben und probiert haben, die Polizisten zu quasi ermorden damit. Übelster Unfug, übelster Quatsch. Aber ja. Ja, genau so ist auch, glaube ich, wichtig, einfach die Kritik an den Parteien zu haben. Da wurden auch ein paar Sachen gemacht. Also einmal gab es eine SPD-Veranstaltung, bei der auch junge Aktivisten auf die Bühne sind und auch ein Transparent hochgehalten haben, wo es auch darum ging, eben bezahlbaren Wohnraum zu haben und der Partei, die irgendwie auch immer behauptet, für den Bürger da zu sein, das einfach halt faktisch nicht stimmt. Also die Belange des kleinen Mannes sind da einfach nicht... Des kleinen Mannes und der kleinen Frau natürlich. Genau, also genauso gab es auch bei der Linken, auch bei einer Veranstaltung kam kurzfristig eine kürzlich geräumte Dame mit Familie und hat da auch an einer Podiumsdiskussion mitgemacht und da auch mal irgendwie drauf hingewiesen, so ja, ihr behauptet zwar viel, aber passieren tut nichts. Ja, tatsächlich gab es auch jetzt erst am SPD-Parteitag, wurde die Bühne gestürmt von einigen Leuten, auch mit der Forderung, dass man die Strafanträge fallen lässt, weil letztendlich was bei so einer Besetzung passiert, ist ja eigentlich auch ganz interessant. Wenn man unautorisierterweise quasi ein Haus oder ein Grundstück betritt, dann zählt das ja zu Hausfriedensbruch. Aber dieser muss eigentlich angezeigt werden von den Besitzerinnen. Ansonsten gibt es gar keinen Grund für die Polizei einzuschreiten. Und was auch noch bei so Besetzungen oftmals hinzukommt, ist dann Sachbeschädigung. Aber diese muss auch erst nachgewiesen und angezeigt werden. Und davor hat die Polizei eigentlich gar keine Handhabe oder keine Grundlage überhaupt, irgendwie zu räumen oder irgendwas anzuzeigen. Aber sie tut es ja schon. Aber ist das nicht genau diese berühmt-berüchtigte Berliner Linie? Die Berliner Linie besagt ja, dass man innerhalb von 24 Stunden nach einer Besetzung räumen muss. Das war auch super interessant. Ich war selbst ziemlich viel an der Borny. Das war die Bornsdorfer Straße. Da wurde ein Seitenflügel, welcher seit 2012 etwa leer stand, besetzt. Mit, ich glaube, fast 40 Wohnungen oder ähnliches. Wir hatten auch ein sehr cooles Gespräch mit den Nachbarn, welche die Aktion auch befürwortet haben, die selbst bei der Stadt und Land Immobilienbau Mieter sind quasi. Und der hat auch das Haus gehört. Das ist ein, wie der Name schon sagt, städtisches Bauunternehmen, die sich auch damit rühmen, Sozialwohnungen und so anzubieten, teilweise zu Preisen mit 13 Euro pro Quadratmeter. Wie sozial das ist, da können wir alle mal in unseren eigenen Geldbeutel gucken. Aber ja, die Mieterinnen dort haben sich auch ziemlich aufgeregt über diese Stadt und Land und das sei die das Haus oder diesen Gebäudekomplex übernommen haben, dass die Mieten drastisch gestiegen sind. Und haben die Aktion auch ziemlich krass befürwortet. Und haben uns auch noch so ein bisschen erzählt, was das Haus früher war. Im Speziellen dieser Seitenflügel. Und zwar war das ein Gebäude der Post, wo oben drin mehrere Sozialwohnungen waren. Und im ersten Geschoss war dann ein Hort, wo einer der Nachbarn dann auch als Kind noch tatsächlich dorthin gegangen ist zur Betreuung. Und ja, die waren auch der Meinung, dass es schon länger als 2012 leer steht. Ich habe das jetzt nicht so weitergehend recherchiert. Ich meine, mindestens 6 Jahre Leerstand und dann davon 3 nochmal in städtischer Hand quasi, ist schon krass, vor allem in einer Stadt wie Berlin, wo Wohnraum echt schwer zu bekommen ist und nahezu nicht mehr erschwinglich für quasi normal verdienende Menschen. Da würde ich jetzt auch, wenn du es gerade davon hattest, so auch ansetzen. Ich meine, ihr habt zwei Parteien genannt, die SPD und die Linke, was vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, die Stadtregierung in Berlin ist. Das sind die SPD und die Linken. Das ist gerade interessant, da sich ja die Linke bundesweit so als die Kümmerpartei der Mieterinnen und Mieter generiert, auch Wahlkampf damit betrieben haben, aber trotzdem für Räumung mitverantwortlich sind. Und das in einer Stadt wie Berlin, wo es einen sehr hohen Leerstand gibt, auch wo aus einfach Spekulationsgründen Wohnungen leer stehen und Häuser leer stehen. Wie habt ihr oder was habt ihr von den Verhandlungen oder mitbekommen oder wie gerade bei den städtischen Gebäuden, wo ja dann die SPD und die Linke im Endeffekt verantwortlich dafür sind, welche Politik da gefahren wird, Könnt ihr dazu was sagen? Da gab es ja auch die Geschichte, dass es dann hieß, ja, wir müssen erstmal mit der Hausverwaltung oder mit den Eigentümern reden, und dann wurde aber tatsächlich eigentlich doch geräumt, anstatt das abzuwarten. Und da gab auch Teile, also Teilverhandlungen, also so richtig offen waren die nicht. Naja, tatsächlich war es, also an der Bornholmer Straße, da kann ich es ziemlich genau sagen, weil ich selbst vor Ort war und auch bei, also direkt neben Sebastian Scheel, dem Staatssekretär, stand, als dann das Anwaltsaufgebot ankam und man quasi darüber geredet hat, ob man denn überhaupt redet miteinander. So, mehr oder weniger. Es war an sich, das Haus wurde gegen 2 Uhr besetzt oder kurz vor 2 und um 2 Uhr ging die Meldung raus, dass das Haus besetzt war, und eine halbe Stunde später war auch schon die Polizei da. Die sind auch erstmal relativ aggressiv vorgegangen, beziehungsweise erst haben sie ein bisschen geguckt und so, bis die Situation klar war, was auf sie zukommt, und dann haben sie sich erstmal vor dem Haus aufgebaut und standen da massiv rum. Es wurde dann unter anderem probiert, den Besetzerinnen über in Schnüren gebundene Eimer Wasser und Essen in das Haus zu geben. Da sind die Polizisten teilweise sehr massiv gegen eingeschritten, bis irgendwann so ein paar Oberbullen kamen, und danach hat sich das Ganze auch beruhigt, und dann ging erstmal das Gespräch mit der Stadt und Land los, ob sie das anzeigen will und so. Und die Stadt und Land hat dann gesagt, sie wollen das nicht entscheiden, das sei eine politische Entscheidung, und haben somit quasi die Entscheidung an die Linke abgegeben. Das war super spannend, weil die entsprechende linken Abgeordnete, ich habe ihren Namen leider nicht mehr auf dem Schirm, zu dem Zeit im Urlaub war. Es war ja auch Sonntag und überhaupt, also im Senat war auch nicht allzu viel los. Dann ging das relativ lang hin und her, und man hat dann recht lang mit den Vertretern von der Stadt und Land sowie mit dem Herr Scheel von der Linken diskutiert, wie das aussieht mit Haftungsausschluss, weil die Stadt und Land hat gemeint, es muss geräumt werden, weil sie können ja dafür haftbar gemacht werden, wenn sich da drin jemand den Fuß bricht oder so, was absoluter Schwachsinn ist, was absolut nicht haltbar ist und so. Und die Gespräche haben sich dann schon relativ lang gezogen. Wir haben auch einige Archivaufnahmen, mal schauen, vielleicht kommen wir noch dazu, sie aufzuarbeiten und online zu stellen. Ein ziemlich spannendes Gespräch von der Rhetorik her, die angewandt wird. Die Vertreterinnen der Besetzerinnen haben natürlich geäußert, warum sie besetzt haben und was ihre Forderungen sind, und haben halt darauf beharrt, so nur an den Verhandlungstisch zu gehen, wenn die Leute dort drin bleiben können. Und wie gesagt, da wurde dann erstmal relativ lang probiert, diese Haftungsfrage zu klären, bis zu dem Punkt hin, wo man gesagt hat, okay, man tritt in Nutzungsverhandlungen, und solange wird die Polizei auch erstmal nicht räumen. Tatsächlich waren die Verhandlungen im vollen Gange, und die Leute aus dem Haus haben sich wiederum abgesprochen und unter so fadenscheinigen Vorwänden, dass man die Anwälte der Besetzerin angeblich nicht erreicht hätte, was wahrscheinlich gar nicht probiert wurde, hat dann die Stadt und Land, ich glaube Mentrup heißt, ich bin mir nicht ganz sicher, Mentrup ist der OB von Karlsruhe. Nee, echt? Oh, meine Güte, ja, das ist auch ein Arschloch, aber whatever. Ja gut, kann sich jeder seinen Teil denken oder seine Meinung haben. Auf jeden Fall, ich weiß, den Namen weiß ich auch nicht mehr. Ich meine, Stärke, hätte mich vielleicht ein bisschen konkreter vorbereiten können. Aber also unter diesem Vorwand, dass man diese halt nicht mehr erreicht hätte, und es war vielleicht 5 Minuten Kontaktpause oder so, weil die Leute sich halt auch irgendwie untereinander klären mussten, was ihre Bedürfnisse, Bedingungen sind, unter welchen sie weiter das Haus nutzen wollen und so. Und ist dann die Polizei reingerockt und hat relativ massiv und brutal auch wieder geräumt. War ziemlich krass, wie die Menschen rausgeschleppt wurden. Sie wurden über einen anderen Hinterausgang getragen, sodass die Öffentlichkeit möglichst nicht reinkommt. Man hat nicht wirklich mitbekommen, was die Polizei mit ihnen gemacht hat auch. Und die Leute wurden dann direkt vor Ort auch noch komplett ED behandelt. Es gab davor auch so einige Reizsituationen, wo man sich gedacht hat, so, keine Ahnung, scheiß Bullen einfach irgendwie. Es gab eine kleine Sitzblockade vor dem Eingang, wo die Besetzerinnen rein sind. Und die Bullen sind dann halt einfach, während die Verhandlungen liefen, einmal in diese Blockade reingerannt, haben den Leuten in den Rücken getreten und sind wieder über die Leute rausgerannt, so nach dem Motto, wegen euch Wichsern müssen wir jetzt länger arbeiten oder haben wieder Überstunden. Man darf nicht vergessen, es war ja auch Karneval der Kulturen in Berlin. Aber halt so eine, man findet eigentlich keine Worte dafür, für diese Brutalität, die da angewandt wird unter den Bereitschaftspolizisten. Aber es ist ja auch nicht nur Berlin, sondern man kann auch weiter in den Süden gehen. In Stuttgart war doch auch irgendwas, oder? Ja, da würde ich dann auch demnächst mal dazukommen. Jetzt würde ich erstmal sagen, so zur Auflockerung, so, ich meine, das ist ja auch hart, so, was du erzählt hast mit den Aktionen der Polizei. Und also ich habe da schon ein bisschen gemerkt, so, dass das hartes Thema ist. Hör mal lieber erstmal vielleicht ein fröhliches, aufmunterndes Lied, auch über Besetzung vielleicht. Ja, können wir machen, gerne. Vielleicht hier noch der Hinweis, dass wir einfach auf unserer Homepage euch noch ganz viele Links setzen, wo ihr mehr Informationen zu dem Aktionstag finden könnt und auch so ein bisschen Hintergrundmaterial, falls ihr selbst mal was besetzen wollt. Genau. Jetzt nicht, dass wir dazu aufrufen würden oder so, aber vielleicht schon. Das ist nur ein Bildungsangebot. So sieht's aus. Erstmal viel Spaß und bis gleich. Zu Hause weggerannt. Alle Ampeln sind auf Rot in dieser Stadt, in diesem Land. Doch wo soll ich hingehen? Eine Wohnung habe ich nicht. Am besten in die nächste Kneipe und dort sauf ich mich. Zu Hause gibt's nur Ärger. Zoff und Streit und Zank. Meine alten Malochen in der Fabrik. Kein dickes Konto auf der Bank. Im Betrieb haben sie mich gekündigt. Ich hatte vor dem Mund kein Blatt. Und jetzt stehe ich hier. Es ist Abend in der Stadt. Verdammt, in dieser Straße stehen so viele Häuser leer und die Besitzer verdienen am Verfall noch viel, viel mehr. Die Kälte lässt mich frieren, die Jacke hält den Wind nicht ab. Heute muss was passieren, es ist Abend in der Stadt. Also los zu meinen Freunden! Wie immer ins feuchte Eck. Die Häuser müssen bewohnt sein. Das ist doch jetzt weg. Und wir wollen nicht länger bitten. Haben die Behörden satt. Heute ziehen wir in die Häuser ein. Es ist Abend in der Stadt. Also los! Rein ins erste Haus, bis wieder es hier verfällt. Wir haben uns nicht im Schließfach, das ein Wohnklo hat. Wir werden renovieren, es ist Abend in der Stadt. Doch was passiert da draußen? Polizei marschiert. Der Oberbulle liest eine Erklärung vor. Die Politiker haben das geschmiert. Die Politiker vertreten die Spekulanten und lügen dabei glatt. Wenn das Recht ist und Gesetz, ja, dann scheiß ich drauf. Es ist Abend in der Stadt. Also los, Barrikaden gebaut, verteidigen wir unser Recht. Unser Recht, keine Stiefel im Gesicht zu haben. Die Mollis brennen nicht schlecht. Der Staat zeigt seine Zähne und wir sorgen für Zahnausfall. Wir werden uns wehren, wir ergeben uns in keinem Fall. Wenn ihr den Krieg haben wollt, dann sät nur weiter Wind. Der Sturm kommt zu euch zurück, wenn wir wieder ohne Wohnung sind. Dann besetzen wir eure Villen und die Deutsche Bank und den Deutschen Reichstag. Und dann ist morgen rot im Land. So, wir hörten gerade auf von Aufbruch, Abend in der Stadt, wunderbares Lied von 96. Ein Klassiker sozusagen. Echt ein Klassiker und auch in Berlin wurde es am 20. Mai dann irgendwann Abend in der Stadt, beziehungsweise die Häuser wurden ja auch auf Abend hin geräumt und danach kam es auch noch zu einer Demonstration und auch in den Folgetagen gab es noch zahlreiche Aktionen. Und vielleicht ist es ganz interessant auch mal zu sehen, dass nicht nur in dem großen und von uns doch recht fernen Berlin, in dem hippen Berlin, in dem Hausbesetzer Berlin der 90er Jahre es zu Besetzungen kommt, sondern wir haben hier auch ganz konkret bei uns in der Region, in Stuttgart, beziehungsweise um genauer zu sein, Heslach ist es, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, Heslach. Ne, gibt es auch eine Besetzung? Gab es. Und ich sehe gerade auf dem Leerstandsmelder, tolle Seite übrigens, falls ihr leere Häuser sucht. In Karlsruhe habe ich jetzt leider noch nichts gefunden, aber wir können vielleicht mal irgendwann noch Sachen eintragen. Aber in Stuttgart sind gerade 319 Leerstände gemeldet. Das ist interessant. Da, so wie ich jetzt gelesen habe, da ich mich da in das Thema ein bisschen so ganz grob eingelesen habe und mal geschaut habe, was es da für Artikel und so gibt und so weiter und so fort, so wie ich das verstanden habe, ist das eigentlich in Stuttgart Leerstand ab 6 Monaten verboten. Und das ist wohl auch bei dem Haus in diesem Heslach gewesen, also wo Wohnungen besetzt wurden, also wo Familien Wohnungen besetzt haben. Was ich auch ganz interessant finde, dass es halt nicht die bösen Autonomen, natürlich wird es in einigen Artikeln erwähnt, dass auch diese bösen Linksextremisten damit gemischt haben, aber dass jetzt schon anfangen aus Zwang, also eine Wohnung zu haben, einfach mit Kindern, jetzt auch Familien anfangen, sich überlegen, Häuser zu besetzen. Also ich habe hier gerade ein wunderschönes leerstehendes Haus mit 3 Wohnungen gefunden im Elsterweg 18 in Stuttgart, 70199 Stuttgart. Und das steht anscheinend schon 2 Jahre leer. So zu der 6-Monats-Theorie, ne? Ja, also das kann auch, also ich will ja der Stadt Stuttgart nichts also unterstellen. Aber so habe ich das zumindest verstanden. So ein Gesetz wird es in Karlsruhe wahrscheinlich auch nicht geben, ist aber auch nicht notwendig. Hier gibt es keinen Leerstand. Hier gibt es keinen Leerstand, was natürlich zu einer ganz anderen Situation werden lässt, wie in Berlin zum Beispiel. Aber nichtsdestotrotz ist der Wohnungsmarkt in Karlsruhe auch ziemlich beschissen. Ja, man kann sich hinten im Hartwald schöne Baumhäuser bauen. So, wenn man die keine dann Wohnung gefällt findet. Werden. Aber ich habe gehört, dass du vor kurzem eine Wohnung gesucht hast und kannst du mal irgendwie erzählen, wie das so lief? Also hast du irgendwie einen Katalog aufgeschlagen und gesagt, so, eine Wohnung? Die will ich, genau. Also ungefähr war es. Nee, ich musste das Elend in Karlsruhe auch leider selber gerade erst erfahren. Ich meine, ich muss auch sagen, eigentlich seitdem ich in Karlsruhe wohne, ich bin ein paar Mal umgezogen, war es eigentlich immer so, aber es wird immer schlimmer, also überhaupt eine Wohnung zu finden. Es geht so weit, dass wenn du im Internet schaust, ich will jetzt keine Seite sagen und keine Werbung für irgendeine Plattform machen, aber schaut mal da halt irgendwie und auch als arbeitender Mensch, ich gehe ja arbeiten und musste dann immer schauen, abends, habe im Internet geschaut, was ist da frei, was gibt's da? Und da standen dann bestimmte Wohnungen 1-2 Stunden im Netz. Ich schreibe die Besitzer, Besitzerinnen an oder halt die Verwaltungsfirmen und bekomme eine Nachricht. Also nach 2 Stunden, wo es im Netz war, eine Nachricht. Es haben sich schon über 100 Leute gemeldet. Und deswegen werden wir jetzt nicht mehr zu einem Besichtigungstermin einladen. Also das jetzt einfach nur zur Situation. Also Karlsruhe ist eine Studierendenstadt auch so. Also muss man sich vorstellen, wie das zu Hochzeiten sein muss. Dementsprechend können sich die Besitzer, Besitzerinnen oder die Firmen, die sie engagiert haben, auch einiges herausnehmen lassen. Also was die dann alles verlangen, ja, was man an Informationen über sich preisgibt. Du hast erzählt, dass du irgendwie ganz schön viel gefragt wurdest. Also ich dachte, es geht ja immer so, ich komme hin, sage, okay, ja, ich kann das bezahlen und dann zieht man ein, oder nicht? Nee, also eine Mieter-Selbstauskunft kann ich ja irgendwie verstehen, auch irgendwie, dass man nachweist, wie man verdient, aber es geht dem Besitzer oder der Besitzerin gar nichts an über meine Religion, über meine Nationalität, in welcher Firma ich arbeite, das geht dir alles nichts an und ohne Schufa-Nachfrage kommst du sowieso nicht mehr aus. Also ich finde es schon ziemlich frech und es kann gemacht werden, weil die Leute das wirklich auch mit der Winde zu zucken, das machen die Leute, weil sie wissen, vorher wärst gar nicht eingeladen. Was war denn für dich so das Absurdeste, was du gefragt wurdest? Das Absurdeste? Also ich glaube so, das mit der Religion, das fand ich schon also heftig, da kann man wenn man will, Religion und Nationalität, da kann man schon, dass das jetzt abgefragt wird, da kann man auch auf andere Entwicklungen in der Gesellschaft irgendwie vielleicht mal kommen, irgendwie. Ja, also es gibt da bestimmt Verbindungen. Hätte ja quasi nur noch gefehlt, dass sie Blutgruppe und Familienplanung wissen wollen. Das ist ja, also zumindest das mit der Familienplanung wird auch so ein Punkt sein, der bestimmt für die Besitzer und Besitzerinnen einer Wohnung, eines Hauses interessant werden. Ich finde halt interessant, dass es wirklich richtig schwierig, auch ohne Leerstand und jetzt Spekulationen mit Leerstand in Karlsruhe gibt. Also ist eher in Städten wie Berlin das Problem, in Karlsruhe nicht. Ich sehe da eher andere Probleme, und was aber auch mit der Stadtpolitik zu tun hat und mit den Bebauungsplänen. Es ist ja eigentlich, muss man es halt sagen, ist es ja auch schon seit Jahren bekannt, dass Wohnungen gebraucht werden und Sozialwohnungen gebraucht werden. Es war bekannt, bundesweit auch, die Problematik. Wir sind jetzt aber in Karlsruhe, und was muss man da sagen? Es wird halt ein Haufen Geld für Prestigeobjekte rausgehauen. Also Wildparkstadion, da haben wir auch schon öfters geschimpft. Oder die U-Strap haben wir auch schon öfters geschimpft. Dafür, ihr erinnert euch vielleicht an die Spart-Euch-Kampagne. Die Anti-Lüppertz-Kampagne. Genau, wo es sich probiert wurde, dagegen zu wehren. Gegen Großkotz-Künstlerprojekte, die dann einfach ohne Ausschreibung so wegen Vitamin B, wenn ich das noch so richtig im Kopf habe, passieren können, dass dann ein Drittligist unbedingt ein neues Stadion braucht und die Stadt eine U-Strap braucht. Ich weiß nicht. Also ich glaube, das hat der Mentrup auch gesagt, so dass er Karlsruhe in der Welt präsentieren will, und dementsprechend wird halt auch gebaut. Es geht halt nicht darum, dass die Menschen, die hier leben, billig wohnen können oder bezahlbar wohnen können. Also es gibt ja auch jetzt so Geschichten, dass Studierende für 400 Euro ein Wohnklo bekommen, das vollmobiliert ist, und so Geschichten. Sowas wird dann schon gebaut, schauen wir in die Südoststadt. Aber halt zu welchem Preis? Also monetär, also das kann sich kein Studierender wahrscheinlich leisten, ohne Eltern mit Geld. Reiche Eltern für alle, ne? Ja, reiche für Eltern für alle, fände ich auch gut. Es ist ja auch tatsächlich so, dass die gedeckelten Wohnungen vom Sozialamt und so stark zurückgegangen sind, nicht, in den letzten Jahren? Genau. Ja, und genau, weil ich es jetzt gerade eigentlich nur sowieso in der Gruppierung, die tendenziell vielleicht eher noch irgendwie an Geld kommt, hat ja auch der Staat und die Stadt Interesse daran, dass die Studierenden wohnen können und eine gute Ausbildung da. Das ist noch wieder das nächste Thema. Kann man sich auch drüber streiten, ob das so eine tolle Ausbildung ist. aber was ist mit den Leuten, die es halt wirklich, die sich halt wirklich keine Wohnung leisten können, die auch keine reichen Eltern haben oder die Familie haben? Da stelle ich mir das gerade auch ganz krass vor. So, ich wohne auch zum ersten Mal alleine, vorher immer WG gewohnt. Und ich hatte auch Leute, mit denen ich zusammen wohnen wollte, die haben aber einen Hund. Und es ist... Das ist natürlich schwer mit Tieren, das wollen die meisten Vermieter auch nicht mehr, nicht? Genau, also ich sehe dadurch, dass dieser Wohnungsmangel da ist, obwohl es keinen Leerstand in Karlsruhe gibt, ist es eigentlich, also ist es ziemlich schwierig, eine Wohnung zu bekommen. Und es wird aber auch nichts dafür getan. Und wenn, dann zu langsam. Ich meine, wenn ihr in Karlsruhe wohnt, wo uns jetzt hört, oder im Umfeld, ihr wisst, was in Karlsruhe gerade abläuft mit Baustellen und hinterm Bahnhof, was dahin gepflastert wird. Es geht um Firmen, dass sich Firmen ansiedeln. Dann muss man gucken, welche Firmen siedeln sich an und wer wird dann die Jobs bekommen. Das sind, also wenn man da weiterdenkt, kann man darauf spekulieren, dass es da einen starken Zuzug geben wird, weil zu viel IT-Menschen oder was auch immer gibt es in Karlsruhe jetzt auch nicht. Da wird es einen Zuzug geben und die werden sich bestimmte Wohnungen leisten können. Und ganz viele werden das halt nicht mehr können. Definitiv. Ich denke auch, was auch ein weiteres Thema ist in Karlsruhe, ist, wenn man sich anguckt, was für Regularien die Stadt fährt in Industriegebieten oder Mischgebieten auch. für den Kulturbereich zum Beispiel, aber auch natürlich zum Wohnen ist es eigentlich ziemlich schwierig so, wobei man diese Gebiete ja ganz einfach auflockern könnte, beziehungsweise auch die Regularien, die die Stadt Karlsruhe da raushaut, lockern könnte, um einfach auch neuen Wohnraum zu erschließen in solchen Mischgebieten. Also ich meine, es ist nicht unbedingt die schönste Wohnlage, wenn man dann doch in den Ruhezeiten auch als mal ein LKW vorbeifahren hat oder so, aber es sind durchaus Sachen, die, glaube ich, viele Leute in Kauf nehmen würden, um überhaupt eine Wohnung zu haben. So sieht's aus. Ich meine, in der Südstadt vorm Oberwald gibt es ja auch die Strebergärten. Und was ein offenes Geheimnis war, dass da auch Leute wohnen. Was? Da wohnen Menschen? Das geht doch überhaupt nicht. Natürlich geht es. Das wurde auch toleriert. Nur jetzt, wenn wir Hashtag besetzen. Wenn wir jetzt daran vorbeifahren, sehen wir, also das ist genau gegenüber von dieser wunderschönen Südoststadt, also bautechnisch kann man darüber streiten, ob man sowas schön findet oder nicht, aber darum geht's nicht. Von mir aus auch ein Betonklotz irgendwie, aber dafür können Leute relativ billig drin wohnen. Gerade in der Situation, wo es zu wenig Wohnraum gibt, und dann schaut man mal gegenüber die ganzen Strebergärten. Also ein Teil ist schon weg. Ein Teil steht noch. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, ob da so viel ich weiß, kommt der Rest aber auch weg, was dann schon wieder ein Naherholungsproblem gibt für viele Menschen. Und dann halt für viele Leute oder für einige Leute ist das auch ein Wohnort gewesen. Und dann kann man 100 Meter weiter schauen, was da draus wird. Ein schnuckliges Ibis-Hotel und noch ein paar andere Firmen. Da zeigt sich, dass in Karlsruhe, ich nenne es jetzt mal so salopp, ein Kampf der Interessen zwischen Gewerbe und Wohnen gibt. Und es ist ganz eindeutig, wer gewinnt in diesem Interessenskonflikt. Also ich weiß gar nicht, ob das ein Konflikt ist. Ich glaube, in der Stadt Karlsruhe, also Mentrup, für den ist das kein Konflikt. Ich habe von dem Interviews gelesen, er will gerade die großen Firmen reinholen, Gewerbe reinholen. Es ist halt nur die Frage, hilft das der Bevölkerung, die schon hier wohnt? Ja, aber jetzt ziehen doch einfach alle in Firmen und produzieren CO2 als Geschäftsmodell. Auf jeden Fall ist aus seiner Perspektive ja verständlich, dass er Karlsruhe stärken will. So der Verdrängungsprozess, der dabei stattfindet, ist natürlich enorm. Man kennt das auch unter dem Wort Gentrifikation. Und was haltet ihr davon, wenn wir dazu einfach mal ein kleines Liedchen hören? Oh ja, wir reden jetzt auch schon wieder ziemlich lange. Ja, dann hören wir jetzt doch einfach mal von Mono für alle Gentrification. Yay, Musik. Juhu. Ich frag mich, wo ihr lebt. In der Realität. Glück gibt es. Eigenheime, per Bausparvertrag und in der Hochhaussiedlung am Rande der Stadt. Hier, da wohnst du, wenn du nicht das Geld dafür hast. Baileys, Bagels und Menschen, die Steuern zahlen, Arbeitnehmer und Familien mit Kinderwagen. Abgebrannt, Krippelkohle anzublatt, Lagen auf dem Vorderreifen und auf in die Media. Ist das ein Bekennerschreiben, selbstbestimmtes Leben, Recht auf Stadt und Freiräume. Leute, wacht doch endlich auf, das sind doch alles Träume. Gentrification. Ja, wie ihr merkt, ist das ein ziemliches Thema, das man auch emotional führen kann. Wie ihr gemerkt habt, wir sind hier alle irgendwie davon betroffen, wo in Karlsruhe und Umgebung wohnen und die Erfahrung gemacht haben oder zuziehen wollen und keine Wohnung finden. Und auch jeder Student, Studentin wird nach der 10. Wohnungsbesichtigung genau wissen, wovon ich rede. Ich hoffe, wir konnten euch das ein bisschen so mal anreißen, was verschiedene Punkte es da gibt, wo in die Thematik reinspielen. Wir können da auch noch länger reden, wir können da auch viel mehr Einzelheiten bringen, aber wir würden das Thema jetzt auch gern mal abschließen. Ja, das ist ein super aktuelles Thema und es ist auch immer wieder Thema, also war es auch in der Druckschrift vor einiger Zeit, ich glaube in der ersten Ausgabe sogar, war es ziemlich breit abgedeckt und ich habe einer unseren Lieblingsblättern, den KA News, mit ihren sehr gut recherchierten Informationen immer was ganz Interessantes gefunden, und zwar die GfK hatte 2016, also das ist die Wählergemeinschaft für Karlsruhe oder so ähnlich. Und auf jeden Fall, die haben 2016 tatsächlich dazu aufgerufen, dass Bürger doch leerstehende oder freie Häuser melden sollen. Und vielleicht auch von uns jetzt an dieser Stelle mal ein Aufruf, wenn ihr was Leeres seht oder so, tragt es doch einfach mal in den Leerstandsmelder ein. Den findet ihr unter leerstandsmelder.de und mal schauen, ob Karlsruhe wirklich so wenig Leerstand hat, wie behauptet wird. Ja, und wenn ihr weiterhin Bescheid wissen wollt, wie es gerade weiterläuft mit Besetzungen, dann könnt ihr unter dem Hashtag besetzen auf Twitter nachschauen. Da wird es auf jeden Fall alle Zeit neue Infos geben. Dann kommen wir jetzt, wo wir langsam am Ende sind, haben wir noch die kommenden Termine. Ja, ein bisschen haben wir noch, aber wir können jetzt noch die Termine machen. Also was ist uns wichtig, die Kategorie? Und dann kommt ja auch noch die Scheiße des Monats. Die kommt ja auch noch. So, jetzt aber zu was ist uns wichtig, was ist demnächst so los, haben wir uns gedacht, sagen wir euch heute. Und zwar, weil es gerade morgen ist, also am 11. Juni 2018, wird zu einem internationalen Aktionstag aufgerufen in Solidarität mit anarchistischen Gefangenen weltweit. Da könnt ihr euch gerne irgendwas ausdenken, wenn ihr was machen wollt, coole Aktion, macht es gerne, zeigt eure Solidarität, macht drauf aufmerksam. Wenn ihr mehr, also den Aufruf und mehr zu diesem Aktionstag erfahren wollt, könnt ihr unter June levin.noblogs.org schauen. Da findet ihr einen Aufruf, bestimmte Events, Geschichte. Es werden einige Menschen, die gerade im Gefängnis sitzen, vorgestellt. Informiert euch. Als weiteres ist dann am 15.06. von der Vero Krache ein Vortrag It's Not Just Boy Fun im Barrio. Da geht es um linke, in der linken Szene um Mackertum, also um prolliges Verhalten und wie damit umzugehen ist. Des Weiteren ist dann am 14.07. auch schon das Sommerfest von der P8. Da werden auch einige Bands spielen, es wird verschiedene Infostände geben und ein Bundesrahmenprogramm. Genau. Also sprich, bevor wir zur Scheiße des Monats kommen, weil wir ja so viel geredet haben heute, nochmal Musik. Ja, und da haben wir von der Band Pisse einen coolen Song. Scheiße des Monats. So, dann kommen wir zur Scheiße des Monats. Da haben wir dieses Mal auch ein ganz tolles Thema, nämlich Demogeld. Und zwar am 27. Mai war ja die Demo in Berlin von der AfD. Und da hat die AfD Rheinland-Pfalz gesagt so, ey, Schild, wir kriegen nicht genug Leute zusammen, die mit dem Bus nach Berlin fahren wollen. Lass die doch mal bezahlen. Ist doch voll die gute Idee. Machen die Linken ja quasi auch so. Heißt das nämlich immer? Das ist ja gerade der Witz dabei. Uns werfen sie das vor. Und da muss ich sagen, ich habe noch nie von Merkel Geld bekommen, um auf Demos zu gehen. Aber es werden wohl zumindest ein paar Leute auf dieses Angebot eingegangen sein von der AfD. Ich weiß es jetzt nicht. Ja, es waren auf jeden Fall angekündigt, dass ziemlich viele Menschen von der AfD kommen sollen und es waren dann auch gar nicht so viele. Insgesamt hat da die AfD Rheinland-Pfalz mal locker 1500 Euro locker gemacht und hat gesagt so, hör zu, die ersten 30 Leute, die sich anmelden und danach auf der Demo ein Bild machen, das ist doch richtig supi, die kriegen 50 Euro, wenn die kommen und sind damit quasi gezahlte Demo-Gäste. Und dann wird auch weiter in dieser E-Mail gesagt, ja, es ist auf jeden Fall auch möglich, ein Selfie mit einem AfD-Politiker zu machen. Und andererseits behauptet dann Jörg Meuthen, dass er gar nichts davon wüsste, also nie was davon gehört. Und Andreas Kalblitz meinte, Zitat, das ist unnötig, aber sicher gut gemeint. Naja, ich meine, Wie gesagt, erstmal Aufreger uns, also was heißt uns, den Linken vorwerfen, dass sie bezahlt werden, um auf Demos zu gehen, uns dann selber machen und dann halt noch so, ja, wir hätten es ja nicht nötig, sagt er, also sie hätten es ja nicht nötig, aber statt der angekündigten und mitgerechneten DemoteilnehmerInnen bei der AfD waren es leider nur anstatt 10.000, 5.000 Leute. Aber auch da hat man sich natürlich wieder die Welt so hingedreht, wie man es will, indem dann einfach gesagt wurde, ja, wie 10.000? Wir haben sowieso nur mit 5.000 gerechnet und das ist ein voller Erfolg. Also Wahrnehmungsstörungen mal wieder oder Vergesslichkeit, man weiß es manchmal nicht. Ja, die Grenzen sind auf jeden Fall sehr fließend, was das irgendwie anbelangt und das ist auf jeden Fall eine Frechheit, uns das irgendwie die ganze Zeit vorzuwerfen und dann selber Zahl der Demonstranten zu haben, bloß damit man irgendwie möglichst genug Leute auf die Demo bekommt. Genau, und ich meine, wie gesagt, so, ich habe noch kein Demogeld gesehen und wenn, eine Forderung an Frau Merkel, wo ist mein Demogeld? Ich will mein Demogeld für die nächsten 10 Jahre zurückbekommen. Wenn das stimmen sollte, aber mindestens. Mindestens, aber es, also wie, ich habe noch von keinem Menschen gehört, dass er Geld bekommen hat. Auf jeden Fall war das dann trotzdem auch die Gegendemo ein ziemlich guter Erfolg. Da haben ja 70 Berliner Clubs haben da irgendwie mobilisiert. Und haben also bei einer Demos haben mehrere Aktionen stattgefunden? Genau, unter dem Motto, die AfD wegbassen. Und da waren auch echt 27.000 ist, glaube ich, die Zahl, die so ein bisschen kursiert, die sich da beteiligt haben und die Demonstration war auch sehr bunt und laut. Aber da wurde auch wieder Ausschreitungen von Seiten der Polizei, dass man irgendwie das Ganze gerechtfertigen kann. So hier, ja, wir brauchen auf jeden Fall einen Helikopter. Nein, was heißt ein? Nee, wir nehmen gleich zwei und am besten noch 10 Wasserwerfer aus der Bundesrepublik zusammenziehen. Und da wird dann immer geschaut, dass man irgendwie eher das gerechtfertigt kriegt und da so einen Haufen Kohle reinsteckt in der Absicherung von einem Trottelhaufen, der auch noch bezahlt ist. So, nun hören wir ein bisschen Musik von der Band Bacho, die sind aus Japan. Gimige heißt die Stadt. Das sind 4 Musiker, die haben vorletztes Wochenende, nee, vor 3 Wochen in der P8 gespielt und das war ein sehr schöner Auftritt und nun möchte ich das euch auch nicht vorenthalten und wir hören jetzt den Song Ninjaigusa. とか言って現実はとか言って誰の ために夢の中じゃなくて遠い理想じゃなくてなりたいようになりたいなら Jo, ihr Lieben, zurück auf 104,8 MHz mit eurem liebsten Radio-A-Menschen. Naja. Den liebsten, Mehrzahl, okay. Plural. Ja, nochmal Glück. wir haben noch ein bisschen Zeit übrig tatsächlich und das ist ganz cool, weil das A-Radio Berlin... kennt ihr mittlerweile auch von uns wahrscheinlich. Und genau, und läuft ja auch hier auf Werfunk. Genau. Ja. Die haben ein ganz, ganz cooles Interview gemacht zu der Besetzen-Kampagne mit Leuten oder einer Person aus dem Friedel 54 im Exil-Kollektiv. Und nachdem wir zu viel gebabbelt haben und uns auch ordentlich drüber ausgelassen haben, wie scheiße das doch alles ist, wollen wir euch hier auch mal noch ein bisschen was Konstruktives bieten mit ein bisschen Hintergrundinformation, warum Besetzen sinnvoll ist, was so, wie so Mietpolitik aussieht auch und ja, wie die Leute sich halt organisieren. Da gibt es jetzt eben dieses kleine Interview. Genau, nee, ich meine, ihr habt ja auch bei unserem Gebabbel gemerkt, so, das ist jetzt nicht so hundertprozentig unser Hauptthema, aber die Menschen haben sich da krass mit auseinandergesetzt, nicht so wie wir, wo da immer mal zwischendrin mit so drin sind, so, genau, hört es euch genau an. Kann man was lernen. Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell? Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Ich sitze jetzt hier mit einem Aktiven des Kollektivs Friedel 54 im Exil. Und wir wollen uns ein bisschen über die Themen Wohnen und Eigentum und wie das alles zusammenhängt unterhalten. Und vielleicht als Einstiegsfrage, ich meine, wir haben jetzt gerade eine Situation, wo sehr viele Leute in Miete wohnen. Wie kommt das überhaupt? Also war das schon immer so oder was meinst du? Das war noch nicht immer so. Gerade der Zuzug in die Städte, wo das Problem der zu hohen Miete oder wie hier in Berlin benannt, der Mietenwahnsinn existiert, das kommt vor allem daher, dass es nicht mehr so viele Leute auf dem Land gibt. Und das hängt wiederum mit der Wirtschaftsform zusammen. Also das bedeutet, um es an einem Beispiel festzumachen, um ein Feld mit Getreide zu ernten, braucht man nicht mehr 100 Sensen und Leute, die diese Sensen halten, sondern es reicht ein Mähdrescher. Und das ist ja eigentlich eine schöne Sache. Und im Anarchismus würden dann alle ganz viel Freizeit haben und Theater spielen und Bücher lesen und sich überlegen, wie man auch den letzten Herrscher noch beseitigt. Im Kapitalismus führt das dazu, dass alle Leute in die Stadt ziehen. Und wenn ganz viele Leute in die Stadt ziehen, bedeutet das natürlich, dass die Nachfrage an Wohnraum sehr, sehr hoch ist. Früher hat das dazu geführt, dass 9 Leute in einem kleinen Zimmer gewohnt haben. Jetzt ist es zum Glück nicht mehr ganz so. Allerdings führt es dazu, dass im attraktiven Innenstadtbereich, wie zum Beispiel in Berlin, Kreuzberg oder Mitte und mittlerweile auch solche Stadtteile wie Wedding oder Neukölln, dass diese Bereiche fast unbezahlbar sind für Menschen mit niedrigem Einkommen oder Menschen, die angewiesen sind auf Geld vom Staat, weil sie nicht genug verdienen oder eben keine Arbeit haben. Um es kurz zu machen, Wohnraum ist teuer und es können sich natürlich nur die Leute leisten, die entweder bereit sind, ganz, ganz viel von dem, was sie haben, abzugeben. Es sind manchmal Leute, für die das einfach total wichtig ist, für ihren Lifestyle, in Anführungszeichen. Oder aber Leute, die viel Geld haben, Reiche. Ja, das kommt ja nicht von ungefähr, dass es da so ein Gefälle gibt. Kannst du das vielleicht noch mehr ausbuchstabieren, wer da hat und wer da nicht hat und was da für Prozesse ablaufen? Naja, erstmal Mieter und Mieterinnen haben nur das, was sie monatlich bezahlen können. Wenn die Miete steigt und sie das irgendwann nicht mehr monatlich bezahlen können, müssen sie raus. Es führt dazu, dass sie entweder in andere günstigere Städte abwandern oder, naja, an die Randbezirke. In Paris ist das besonders krass, dort wo es die Banlieues gibt. Da hat es quasi Tradition, dass eine Arbeiterklasse nur am Rand der Stadt lebt und sich die Mieten in der Innenstadt nicht mehr leisten kann. In Berlin ist es nicht ganz so, das hat auch was mit der Geschichte zu tun. Aber das führt halt dazu, dass im Innenstadtbereich fast nur noch Eigentumswohnungen oder eben Gewerberaum, der teuer vermietet werden kann, angeboten werden. Der ist eben nicht für die Bevölkerungsschichten gedacht, die nicht so viel Einkommen haben. Es ist ja trotzdem viel auch von Spekulation die Rede, wenn sozusagen es im Wohnraum geht. Und wie läuft das denn konkret ab? Was passiert da? Ja, das ist total absurd. Teilweise wird spekuliert mit Leerstand oder Brachflächen. Ein Beispiel ist in Kreuzberg die Kufri-Brache, was eigentlich ein Gelände ist, wo nichts drauf steht, was aber trotzdem quasi abgesperrt ist zurzeit. Das wurde zwangsgeräumt, da hatten nämlich Menschen ihre Hütten drauf gebaut. Das waren zumeist Migrantinnen, aber auch Künstlerinnen und Wohnungslose, die sich dort eben was aufgebaut haben. Die mussten dann weg, weil angeblich die große Firma Zalando da was bauen wollte. Jetzt wollen sie doch nicht mehr, aber irgendwie steht das Grundstück immer noch leer. Es ist quasi ein irrationaler Rationalismus. Irgendjemand weiß, dass er mehr Geld damit verdienen kann, wenn das nicht von der Gemeinschaft oder von der Gesellschaft genutzt wird, sondern wenn er das für sich behält, absperrt und dann irgendwann gewinnbringend verkaufen kann. Genau das Gleiche gilt für ganz, ganz viele Gewerbeflächen im Innenstadtbereich. Auch die Friedel 54 wurde zwangsgeräumt, steht immer noch leer. Da wird spekuliert. Und so richtig erklären kann man das nicht, weil es eben doch zu irrational ist für den gesunden Menschenverstand. Was die Rolle von Wohnraum angeht in dieser Gesellschaft jetzt, wie siehst du da den Bezug zum Eigentum und zu dem, was Wohnraum im Leben nun eigentlich sein sollte für Menschen? Naja, was sollte Wohnraum sein? Wohnraum sollte es ermöglichen zu wohnen. Das ist nochmal etwas sehr Spezielles. Es ist nämlich nicht einfach nur daherleben, was man vielleicht auch unter freiem Himmel tun könnte, sondern das ist vielleicht sogar ein sehr, sehr bürgerlicher Begriff, der sowas zu tun hat mit sich einrichten, sich gemütlich machen und einen Rückzugsort zu haben. Dieser Rückzugsort könnte zum Beispiel eine Wohnung sein. Das muss es aber nicht zwangsläufig. Das kann auch ein Hausprojekt sein, wo die Leute irgendwie sich alle Räume teilen und nicht ganz klar ist, wem was gehört. Wohnen muss letzten Endes jeder und jede. Das ist quasi weltweit etwas, was nachgefragt wird. Das heißt auch, dass die Kapitalisten und die Kapitalistinnen immer wieder daran Geld verdienen wollen. Das bedeutet natürlich, dass hier ein Ansatzpunkt ist, wo die Eigentumsfrage öfter mal gestellt wird. Also the housing crisis in Großbritannien oder Wohnungskrisen in Südeuropa. Das sind Probleme, die gibt es wirklich weltweit. Wohnraum ist etwas, was jeder braucht, um sich zurückzuziehen, um ein Dach über dem Kopf zu haben. Deswegen ist es so absurd, dass das nicht alle haben können. Und hier ist der Ansatzpunkt, Nein zum Eigentum zu sagen, Es darf nicht sein, dass jemand anderes darüber bestimmt, ob ich eine Wohnung habe oder entscheiden darf, wann ich meine Wohnung verliere. Das ist meiner Meinung nach oder auch nach der Meinung des Friedel54-Kollektivs ein Unding und das muss abgeschafft werden. Okay, und als letzte Frage, um so zu einem Abschluss zu kommen, welche Formen dieser Abschaffung könnte es jetzt konkret geben? Vielleicht gibt es ja auch Beispiele, Ansatzwege, die vielleicht jetzt nicht nur Anarchistinnen zu sehen. Es gibt total viele Beispiele, die auch schon im Kapitalismus angewendet werden, wo zumindest das Eigentum aufgeweicht wird. Natürlich will der kapitalistische Staat das nicht zugeben. Das Eigentum hat dann nur eine andere Form, wie zum Beispiel eine juristische Person. Ein Verein kann zum Beispiel ein Haus besitzen oder eine Genossenschaft. Der Unterschied allerdings zum Privateigentum oder zum Eigentum von einer großen Aktiengesellschaft oder Holding oder GmbH ist, dass hier demokratische Prinzipien eingeführt werden können, basisdemokratische Prinzipien, Hierarchiefreiheit herrschen kann. Aber natürlich nicht ganz, denn auch diese Projekte sind angewiesen auf Renovierung, Sanierung, müssen natürlich auch mit Geld, Wasser und so weiter bezahlen. Letzten Endes gibt es in der Geschichte ganz, ganz viele Ideen. Die Pariser Kommune hat Miete sofort abgeschafft bei der Bayerischen Räterepublik. Gab es so ein Zwischending, da mussten die Bürgerhaushalte mit vielen Zimmern Proletarier und Proletarierinnen unterbringen, fanden sie nicht so toll, musste aber eingehalten werden. In Berlin wurde instand besetzt ganz viel in den 80er Jahren und in den 90er Jahren gab es dann nochmal eine zweite Welle. Das sind Sachen, die quasi nochmal so eine direkte Aktion sind. Das ist natürlich was, was Anarchistinnen und Anarchisten besonders interessiert, dieses Besetzen. Aber ich würde sagen, dass in Berlin das auch eine gewisse Form von Tradition, Geschichte und auch Toleranz erfährt. Das ist ganz interessant. Ich finde, darauf kann man aufbauen. Das nehme ich mal als gutes Schlusswort und danke dir vielmals für dieses Interview. Bitte, danke dir. Wir haben unsere Bleibe da draußen, wo die letzten Häuser stehen, dort wo die Straßenbahnen nicht mehr geht, man fährt dorthin berat. Im Fenster fehlt die Scheibe, doch sonst fehlt nicht das Allerkleinste da, zwei helle Zimmerküche Loggia mit Korridor und Bar. Wir zahlen keine Miete mehr, wir sind im grünen Zuhaus. Wenn unser Nest noch kleiner wär, uns macht das wirklich nichts aus. 1,50 Meter im Quadrat, wir haben ja wenig Gepäck. Und wenn's hinten nur ein Gärtchen hat für Spinat und Skopsalat, dann sind wir nie wieder weg. Und wenn's hinten nur ein Gärtchen hat für Spinat und Skopsalat, dann sind wir nie wieder weg. Da bleibt ein gutes Frühstück unberührt. Noch gestern Abend hast du nichts gespürt am Stammtisch im Verein. Vorbei sind jetzt die Sorgen. Zwei Schaufeln graben frische Erde aus. Zwei Rappen führen dich im Trab hinaus. Zurück fahren sie allein. Dann zahlst du keine Miete mehr und bist im grünen Zuhaus. Nur hin und wieder kommt mal wer mit einem Erika Strauß. Dein Häuschen ist nicht allzu groß, du hast ja wenig Gepäck. Und da schläfst du wie in Mutterns Schoß. Mühelos und sorgenlos, da ziehst du nie wieder weg. Und dann schläfst du wie in Mutterns Schoß, mühelos und sorgenlos, da ziehst du nie wieder weg. Tja, da haben wir mal was ganz Exquisites gehört. Ein Stück Hochkultur, geschrieben von Paul Hörbiger, unter dem Titel erschienen Wir zahlen keine Mieten. Paul Hörbiger war ein Schauspieler und ein österreichischer Schauspieler und schloss sich auch während des Nationalsozialismus einem Widerstand an und wurde deswegen auch zum Tode verurteilt. Hatte allerdings Glück, denn der Krieg endete, bevor das Urteil vollstreckt worden konnte. Und wir wären eigentlich soweit. Ja, ihr habt uns diesmal ziemlich viel babbeln hören. Ja, habt ein nettes Interview gehört. Habt viele Infos bekommen. Wir stellen euch noch eine Linkliste zusammen. Schaut auf unserer Homepage auf jeden Fall vorbei. Genau. Also ihr könnt natürlich auch nur bei der lka.tumblr.com Entschuldigung, nachlesen, was so passiert. Aber wir sind ja jetzt selber online. Wir sind online und ihr findet uns unter radioa.noblogs.org. Da könnt ihr unsere Sendungen anhören und auch das eine oder andere Interview, was wir sonst noch geführt haben oder Veranstaltungen, die wir aufzeichnen. Genau, also ihr könnt da auch wirklich demnächst mal so, sagen wir mal, die nächsten ein, zwei Wochen draufschauen. Da werdet ihr neues Material bekommen von uns. Genau. Und sonst, im Juli ist wieder die FAU dran. Ich hoffe, die machen das genauso spaßig. Das wird auf jeden Fall wieder super. Das ist immer ein Fest, die Jungs, oder? Naja, auf jeden Fall. Und ja, wir kommen an diesem pöbligen Sonntagabend zu Ende. Wir gehen jetzt unserer Sonntagabendsbeschäftigung nach, wie ihr gleich im nächsten Lied erfahren werdet. Und wir hoffen, ihr werdet davon inspiriert. Und wir hören uns wieder in zwei Monaten. Ja, und leider. So lang. Nein, es ist so traurig. Oh. Traurig. Ja, wir hoffen, dass ihr so lange auf uns verzichten könnt. Wenn nicht, schaut auf den Blog vorbei. Viel Spaß euch, schönen Sonntagabend. Ciao. Ciao. Wirklich lassen sie uns raus und ab zum BUS. Wir Wir fahren heute auswärts mit der GAS. Wo wollen wir hin? Auf die Autobahn. Was haben wir vor? Wir haben einen Plan. Wo wollen wir hin? Auf die Autobahn. Was haben wir vor? Wir haben einen Plan. Wir haben einen Plan. Pulver klauen und die Stadt demolieren. Wir wollen Pulver klauen und die Stadt demolieren. Pulver klauen und die Stadt demolieren. Wir wollen Pulver klauen und die Stadt demolieren. Pulver klauen und die Stadt demolieren. Wir wollen Pulver klauen und die Stadt demolieren. Pulver klauen und die Stadt demolieren. Wir wollen Pulver klauen und die Stadt demolieren. Das war Radio A, die Sendung für libertäre Kultur, Politik und Syndikalismus. Im monatlichen Wechsel bedienen euch hier die libertäre Gruppe Karlsruhe und die FAU Karlsruhe mit Informationen rund um Anarchie und Arbeitskampf. Dabei soll sowohl auf Aktuelles sowie Historisches eingegangen werden. Hören wir auf, Experimentierfeld von Herrschaftskonstrukten zu sein. Tschüss! Ciao! Ciao. Weil du dich am liebsten selber reden hörst. Ich hör dir nicht zu, denn du redest meistens mit. Ich hör dir nicht zu, und du merkst nicht, dass du andere Leute störst. Ich hör dir nicht zu, weil du ein Schwätzer bist. Wenn ich dich nicht verprügeln soll, dann halt jetzt besser den Mund. Ich hör dir nicht zu, was jemand anders soll. Dann bleibst du länger gesund. Ich hör dir nicht zu, du redest mit, den ich nicht ertragen will. Nicht so, du machst mich krank, meine Nerven liegen lang und ich höre dir nicht zu. Ich höre dir nicht zu, noch nicht einmal für 100.000 Mark. Ich höre dir nicht zu, denn du hast kein Niveau. Ich höre dir nicht zu, dein Geschwätz ist mir ein Nagel für den Sarg. Ich höre dir nicht zu, nicht hier noch irgendwo. Wenn ich dich nicht mehr spüren soll, dann halt jetzt besser den Mund. Ich höre nicht zu, was jemand anders soll. Dann bleibst du länger gesund. Ich höre nicht zu, du redest Müll, den ich nicht ertragen will. Ich höre nicht zu, du machst mich krank, meine Nerven liegen lang. Und ich höre nicht zu. Ich höre nicht zu. Ich höre nicht zu, du redest Müll. Ich höre nicht zu, du redest nicht, wenn ich zu ertrage nicht. Ich höre nicht zu, ich höre nicht zu, ich höre nicht zu, ich höre nicht zu.